Muster wie Raster auf Karten, wie das Silberpapier in den Zigarettenschachtelmuster. Und Knaben, meine Freunde rufen an statt Zugabe Flughafen Bukake oder Tuhltal. Man, Beavis und Cam, du sitzt zwischen Herr Schuster und Kappen. Ich zocke Kappe und lache über unnutzbare Nussknackers. Unzumutbar wie die Bruno Master Kid, du knackst das, egal was die Eltern dir sagten. Dein Schwanz ist eine Luftschlange, du hast das übliche Zucken wie die Stiere auf Koppeln. In meinen Muskeln beim Zeitung lesen oder zocken auf Schloss in der Frau den Scheißhaufen. Geborene Fliegen, die ich kloppe mit nem Busfahrschein. Angebracht an dem Silvesterstock, jetzt abklopp ich das gesorgt mittels Raketenstock und gehe weiter auf dem Part. Ohne das zu sein, was ich war, wie ein CO2-Zertifikat zwischen Heidenau, Dresden, Freital, Sachsen und Steinermarken. Mario Kart, Mario Bart, man ist noch kein Hund, nur weil man ein Halsband trägt im Park. Sachsen erinnert mich an Alltagsprobleme, Kontaktlinse verloren, Mann am Boden suchend. Denn was man schwarz auf weiß hat, kann man getrost nach Hause tragen. Denn der Spruch kommt tiefer, lieber Marianengraben. Doch lass mich mal arbeiten, wie Holz ich mag es. McLaren, Mercedes, andere fahren Container zu Revis. Leuchtende IBCs, weil das Slurry ausgeht. Nothing but trouble, weil der Scotch nicht klebt. Endorphin Clubbing und der Glasregen in Chemnitz. Zwischen Feuerschutztüren, dekoltierende Deo-Rollen, Dekatzen, Deodorante, Albertus, Tandem, den Spruch von Mimi, Balken, Kino, Polis, Karten, Random. Andere schleichen lautlos, ich schlafe lautlos, doch mach's gut, grüß deine Frau und meine Kinder auch. Sag das sie, bis seh's okay, sag das sie, bis seh's okay, sag das sie, bis seh's okay, sag das sie, bis seh's okay, sag das sie, bis seh's okay. Okay. Chaos C, Tata B, Emilia und Anna B. Beavis Chemnitz ist und bleibt so weiß aneinander getrenntes. Um zu feiern schlecht vernetzt ist, zieh die Wanderschuhe an. Den Kolibri Kranich und Flamingo tanze ich dann im Endorphin Johnny P. Krani, Svens Vater Inke. Ohne T gibt es nix Monumentales. Nur Deluach ist hell und Civis Meltdown Beavis. Zellstruktur, Basis, Weltall aristokratisch. Charakter sympathisch und den Lebensstil fraglich. Aha, auf Schaffeln schlaf ich. Nostalgisch zwischen vollgespannten Koloranten Hollanden, die es toll fanden, wie Otto Sotti fanden Trollspannen. Beavis trainiert am Goldbarren, ich fische Wollhandkrabben. Du denkst, tolle Sache, aber kannst nix mit Troll anfangen. Nehm es dir zu Händen und Gender, nee, geh ins Bollefach und werf Piraten. Enterhaken, One Piece, Toleranzen. One Piece Ende. One Piece Ende Staffel. Oder kletter wie Johnny auf Sente Massen. Oder du wirst nie Enkel haben. Liebes Gut, Diebes Gut nennt man die Prise heutzutage. Heute tanzen zu gehen ist wie Angeln in dem Zuchtteich. Frucht, Fleisch, Flucht gleich. Der Heimweg Runer, Lost in Ruins. Lost in Ruins, Lost in Ruins, Lost in Ruins. Seine Ruhe, eine Stunde zu Fuße, Lost in Ruins. Chemnitzer Industriebrachen, Moderne. Du zuckst zusammen wie die BPJM oder USK. Wenn du Doom, Quake oder Beavis hörst, kennst du Laserhose, Tilt guckt gespannt. Wenn er von Streets of Rage Boomerangs hört, das ist ein Bombenprojekt wie die Manhattan Tests und der Bau des Little Boy und Fatman Szenewechsels. Ja, das sockt sie vor mir in ihren Puma-Socken, Puma-Socken, Puma-Socken, Puma-Socken. Und ist flüchtig wie Beziehungen oder Spielschulden bei MW3. Nichts mit mehr als Verbindlichkeit. Und sie nimmt sich ein und bekommt Schluck auf, wenn ihr diese Dinge nicht passen. Im nächsten Part hört man sie schlucken, piepsen und japsen. Gesprächlich, ey. Mehr in Fragen, der Held stellt mir täglich mehrere Tagesaufgaben. So wie du meinen Namen sprichst, bin ich schon nicht mehr da. Wie nennt man mich? Vater? Yogamatte, Colaflasche, Schuldner oder Typ aus der Sage. Wir reden nur über Zubatzen, sie sagt, ich sei sehr sympathisch. Ihr gefällt ihre Nase, ihrem Freund gefällt meine Visage. Doch gar nicht darauf geschissen, sie mag mich. Ich tausche Nummer zwecks Artpicks, weil die Maschine jetzt schon geil in Fahrt ist. Mein Lebensstil ist sehr fraglich. Wir texten oder schicken Sprachnachricht oder einen Lagebericht, wie es ist zu Anna zu latschen im Randdistrikt. Um Chemnitz, Lost in Ruins, Lost in Ruins, Lost in Ruins, Lost in Ruins. Ja, müde und blinzelnd. häng ich am Smartphone. Viele Beziehungen, alle Striche wie Barcodes enden im Lügen und Schlägen wie Starkstrom. Warum sollte man manche nicht mit ihnen beginnen? Lord of Waho, zittern. Manche beginnen in Rätseln und Enden. Ich schweige, weil keiner weiter weiß, wie dicke Käfer auf den Rücken. Leiter, nicht schrei, wie nennt man mich? Man nennt mich Schweigen, nenn es Borderlands Musik. Denn die Sorte Mensch wie ich ist doof und technisch unauthentisch. Untergeordnet, ohne das Test. Beavis Say, Sweet, okay, aus Stream Your Way. Beavis Play, Fever Ray. Beavis Meet Me, Theory Big, Beavis Says. Bricks, Wills, Cheats, Your Haze. And the Haze of Base, Beavis Play, alles Memes today.